Thema: Familienfotos. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Familienfotos und Selfies halten glückliche Augenblicke im Leben einer Familie fest. Es ist aber nicht zu übersehen, wie sehr sich der Begriff Familie in den letzten 50 Jahren verändert hat. Familien im 21. Jahrhundert sind viel kleiner, aber bunter. Spontan gemachte Familienfotos sind weniger starr. Die Leute sind ungezwungen, fröhlich und gut drauf. In einer modernen Familie gibt es außerdem die alten Hierarchien nicht mehr. Damit meine ich Folgendes. Früher durfte nur der Vater, das heißt das Familienoberhaupt, auf dem Foto sitzen. Heute würde so ein Bild eher komisch und künstlich eingestellt wirken. Ich muss schon beim Gedanken lachen, dass meine Eltern mir so einen Fototermin vorschlagen. Ich vermute, die Rollenverteilung war früher viel eindeutiger. Kinder von heute verfügen über fast die gleichen Rechte wie die Eltern und haben generell mehr Freiraum. Vor 100 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Da hatten die Eltern das Sagen und die Kinder mussten ihnen gehorchen. Familie bedeutet Respekt, Aufmerksamkeit und Liebe. Hoffentlich ist es immer noch ein Wert. Familienangehörige sollten einander unterstützen und zusammenhalten. Das macht eine gute Familie aus. Damit die Familie sich als eine der stärksten Bindungen erweist, muss man viele gemeinsame Erlebnisse haben. Heute wäre ein Besuch beim Fotografen sicherlich keins davon. Doch gemeinsame Freizeitprogramme organisieren und dass man sich auf die anderen verlassen kann, das alles gehört immer noch zu den Werten des Familienlebens. Mitglieder einer Familie unternehmen vieles zusammen. Sei es der Einkauf oder ein Parkbesuch an einem herrlichen Frühlingstag. Nach wie vor bestimmen Eltern, wann und wie viele Kinder sie haben möchten. Das nennt man Familienplanung. Großfamilien sind heutzutage weniger typisch als in früheren Zeiten. Viele Kinder haben keine Geschwister, sie wachsen als selbstsüchtige Einzelkinder auf. Trotzdem, das Zusammenleben in einer Großfamilie ist aus vielen Gründen praktisch. Es gab und gibt spezielle Beziehungen zwischen Geschwistern. Sie haben gemeinsame Interessen und Geheimnisse. Ich schätze, man fühlt sich nicht einsam. Sogar die Hausarbeiten sind zusammen zu verrichten. Daran muss sich jeder beteiligen, auch wenn da einige nur meckern. Eine ideale Familie besteht in unserer Zeit nicht aus 4 Personen wie in der Werbespots im Fernsehen. Es ist die Qualität der Beziehungen, die eine ideale Familie ausmacht, nicht die Zahl der Kinder. Davon bin ich fest überzeugt. Egal ob groß oder klein, zusammen kann man die Schwierigkeiten leichter überwinden. Das hat sich nicht verändert. In einer Familie kann es zwar Streitigkeiten geben, aber das alles gehört dazu. Über Konflikte diskutiert man heute heftiger, aber auch offener als früher. Familienmitglieder erleben auch schlechtere Zeiten und müssen Probleme in den Griff bekommen. Ständige Anpassung an andere, Stress und finanzielle Probleme sind sicherlich häufige Gründe für einen Streit unter den Familienmitgliedern. Und da die Jugendlichen von heute individueller denn je sind, gibt es immer mehr Konflikte. In meiner Familie ist dies gewiss der Fall.